Wir dürfen dabei eben nicht falsch beurteilen, dass diese erleuchteten Leute, die bei uns so populär sind, dort nicht Mainstream sind. China ist vor allem konfuzianistisch, das heißt eine patriarchalisch dominierte Gesellschaftsordnung. Und in Indien herrschen viele verschiedene Gottheiten an vielen verschiedenen Orten. Das heißt, das Bild, das viele in Europa haben, dieser tolle Guru sowieso, der dominiert das ganze Denken im Osten, ist einfach falsch. Weiters möchte ich auch noch klarstellen, dass die Bewunderung dieser Leute, die wir für sie hegen, ein bestimmtes verzerrtes Bild über die guten Techniken, Methoden, die wir hier im Westen in unserer von Kabbala und christlicher Tradition jüdischen Ursprungs und ägyptischen Ursprungs und ähnlichen Ursprungs in dieser Welt hier im Westen haben, dass wir da in keiner Weise zurückstecken müssen. Ich möchte das anhand eines einfachen Beispiels ganz kurz sagen. Ich habe das schon eben erwähnt, ich will eben noch einmal darauf hinweisen, dieser typische Guru, der jüdische Mädchen für Sex für sich gesucht hat, für den, oder soweit ein Außenstehender das so sieht, auch wenn er ihm freundlich gegenübersteht, würde sagen, das Männliche aus dem östlichen Denken trifft auf das Weibliche in unserem westlichen Denken. Ohne der sexuellen Freizügigkeit, die bei uns herrscht, wäre die Lehre des Taos der Liebe oder ähnliche Techniken, die Sexualenergie verwenden, nicht so gut verbreitbar, natürlich auch ohne unsere moderne Technik. Und da ist der zweite Punkt. Warum hat es trotz all dieser Weisheit China oder Indien nicht geschafft, eine vergleichbare technische Entwicklung ins Leben zu rufen, die nach meiner Überzeugung sehr wahrscheinlich die wesentliche Ursache ist, warum wir hier im Westen Wohlstand haben und keine Leute oder weniger Leute hungern und speziell kaum Leute verhungern, so wie das in anderen Teilen der Welt der Fall ist, gerade in den Teilen der Welt, die sich die Weisheit die eben sagt, wir haben die Weisheit mit unseren weisen Gelehrten. Es muss ja wohl hier eine gewisse Balance existieren, denn die Menschlichkeit, dass weniger Menschen verhungern und an schmerzlichen Krankheiten sterben, diese Weisheit haben wir durch unsere Entwicklung, wohl aber haben wir manche Dinge im Westen vernachlässigt, worüber wir froh sind, dass wir jetzt das mit Hilfe von anderen Ländern nachholen können.